anschaut, denkt man sich, ja Moment einmal, ändert sich nicht gerade in der Mobilitätspolitik grundlegend was? Diskutieren nicht eigentlich die Fachleute darüber, dass im Grunde Elektrifizierung, Digitalisierung, dass da grundlegende Revolutionen in der Mobilitätspolitik anschauen? Merken Sie nicht, wie die Autoindustrie nervös wird, wie ihr Geschäftsmodell in der Zukunft ausschaut? Die Grünen fordern stattdessen den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. In Deutschland haben Ende Juni rund 500.000 Menschen gelebt, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Die meisten abgelehnten Asylbewerber haben aber dennoch ein befristetes oder unbefristetes Aufenthaltsrecht. Über die Zahlen hatte zunächst die Bild-Zeitung berichtet. Mehr von Uwe Lüb, WDR Berlin. Viele abgelehnte Asylbewerber wurden nicht abgeschoben, weil die Behörden in ihren Herkunftsländern nicht funktionierten. Es fehlten also Ansprechpartner für die deutschen Behörden. Andere würden nicht abgeschoben, weil sie krank seien, kranke Angehörige pflegten, eine Ausbildung machten oder etwa Strafverfahren gegen sie liefen. Und Asylbewerber gingen juristisch gegen ihre drohende Abschiebung vor. Dazu sagte der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Wendt der Bild-Zeitung, es gebe eine regelrechte Industrie von Anwälten und Organisationen wie Pro Asyl, um Abschiebungen systematisch zu verhindern. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick mit Michael Müller. Die Vereinten Nationen beginnen einen neuen Versuch, Hilfslieferungen unbeschadet nach Syrien zu bringen. Mehrere Konvois sollen noch heute starten. Wohin sie fahren, wollte ein Sprecher der UNO nicht sagen. Im UNO-Sicherheitsrat haben sich die USA und Russland über die Verantwortung für den jüngsten Angriff auf einen Hilfskonvoi gestritten. Russland weist jede Schuld von sich. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen ist heute im Irak. Sie will Gespräche unter anderem mit Vertretern islamischer Glaubensrichtungen sowie der Kurden führen. Thema wird vor allem die Terrormiliz Islamischer Staat sein. Vor ihrer Ankunft sagte von der Leyen, sie wolle ein Zeichen setzen, wie wichtig ihr die Einheit des Irak sei. Nach einem Streik des Kabinenpersonals bei der Fluggesellschaft Eurowings in Düsseldorf soll der Betrieb jetzt wieder anlaufen. Laut einem Flughafensprecher wurden am Morgen 8 Eurowings-Flüge gestrichen. Nach Verdi-Angaben machten etwa 250 Kabinenbeschäftigte bei dem Warnstreik mit. Die Gewerkschaft fordert von der Lufthansa-Tochter Eurowings unter anderem Lohnerhöhungen. Hier noch eine weitere Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat der Prozess um eine Schadenersatzforderung des 1. FC Köln begonnen. Der Fußballclub will von einem Fan 30.000 Euro erstreiten, weil der im Stadion einen Böller geworfen hatte. Bei der Aktion im Heimspiel gegen Paderborn im Februar 2014 waren 7 Zuschauer verletzt worden. Der Verein musste dafür 50.000 Euro Strafe zahlen und außerdem nochmal 30.000 Euro in Anti-Gewalt-Projekte stecken. Ein Teil des Geldes will sich der 1. FC Köln nun von dem Fan zurückholen. Das Landgericht Köln hatte dem FC in erster Instanz Recht gegeben, das Oberlandesgericht aber sah das anders. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In seinen letzten Stunden gibt der Sommer noch mal fast alles. Kaum Wolken, viel Sonne, schön mild. Hennef erreicht nachmittags 20, Düren 21 und Münster 22 Grad. Morgen gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken mit einigen wenigen Schauern bei 15 bis 22 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 2 Verkehrsservice. Staus in Nordrhein-Westfalen ab 2 Kilometer mit Wartezeiten. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Hamm-Bergham und Kamm-Zentrum 2 Kilometer Stau. Sie brauchen 10 Minuten länger. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Leverkusener Brücke 5 Kilometer stockender Verkehr. Sie brauchen 20 Minuten länger. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Köln-Mülheim 4 Kilometer stockender Verkehr. Hier brauchen Sie 10 Minuten länger. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz Aachen und Aachen-Laurensberg Unfall 2 Kilometer stockender Verkehr. A40 Duisburg Richtung Dortmund zwischen Dreieck Essen Ost und Dreieck Bochum West 8 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Dort ist nur ein Fahrstreifen frei. Sie brauchen 45 Minuten länger. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Kreuz Herne und Bochum Riemke 3 Kilometer stockender Verkehr. A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Krefeld Forstwald und Düsseldorf Messe 7 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Dort ist nur ein Fahrstreifen frei. Sie brauchen hier mehr als 45 Minuten. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Hilden und Dreieck Düsseldorf Süd 3 Kilometer stockender Verkehr. 10 Minuten länger dauert das Ganze da. Und die A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Bowert und Krefeld-Oppum 3 Kilometer stockender Verkehr. Sie brauchen hier mehr als 10 Minuten. A59 Bonn Richtung Köln zwischen Wahn und Dreieck Köln-Porz 6 Kilometer Stau nach Bergungsarbeiten. Der Zeitverlust sind hier mehr als 30 Minuten. Hier ist WDR 2 mit Jörg Thaddeus. Dann will ich mal WDR 2 stark hoffen, dass Sie es auch im Stau sonnig haben. Einen wunderschönen Donnerstag für Sie, meine Damen und Herren. Und hier ist Frieda Gold. Ich bin mittendrin und geb mich allem hin. Aber schaut man hinter die Kulissen, dann fängt es immer so an. Ich schlafe immer zu lang, krieg's nicht hin und fühl mich deshalb beschissen. Ich erkenn mich nicht in den Schaufensterscheiben, entdecke nichts, was mir gefällt. Ich brauch die schönsten Kleider und die stärksten Männer und deine Hand, die meine Hand für immer festhält. Wovon sollen wir träumen? Ich hab gesucht und gesucht in den hintersten Ecken nach Augen, die mich interessieren. Noch nie hat das geklappt, doch ich mag's nicht kapieren. Wovon sollen wir träumen? WDR 2, das ist neu. One Republic, Kids. Days when we fight till I would give in. Perfect disasters. We were reaching, reaching for the rafters. And most of the days we were searching for ways to get up and get out of the town we were raised, yeah, cause we were done. I remember we were sleeping in cars, we were searching for ours, we were burning cigars with the white plastic tips till we saw the sun. But we said crazy things like, WDR 2 mit einer Warnmeldung. Vorsicht auf der A2 Dortmund Richtung Hannover. Zwischen Hamm und Hamm-Üntrop liegt ein Kühlschrank auf der Fahrbahn. Saying things like, I refuse to look back, thinking days were better just because of younger days. I don't know what's round the corner, where I feel right now, I swear we'll never change. Back when we were kids, sure we will never die. And we kept dancing, changing all our plans, making every day a holiday. Feel the east start burning, city lights that turning, but something about this feels the same. Bei WDR 2. One Republic. Die Kinder von One Republic mit dem Song Kids. Wir wollen uns jetzt über was ganz anderes unterhalten. Man könnte jetzt, aber das macht man ja auch nicht, dass man da so einen weiten Bogen oder so eine unangenehme Glitch-Moderation von der Musik ausmacht. Wir wollen uns über den Moment des Gewissensablasses unterhalten, den man ja empfindet, wenn man in den Supermarkt geht. Mindestens kann ich das für mich so beschreiben. Und man sagt, oh, da steht die Milch, die wirkt industriell. Und da steht die Milch, wo drauf steht, wo beinahe die Kuh einen noch anmut. Ja? Weil da steht Weide und schön und Landschaft und Öko. Und mit diesen Milchen hat sich unsere Kollegin Iris Roman, WDR 2 Service, beschäftigt. Iris, dankenswerterweise durch deinen Besuch habe ich jetzt schon alleine gelernt, dass es Milchen heißt. Also es gibt die Milch und die Milchen im Plural. So ist es. Also so sag ich es. Ob es wirklich stimmt, müsste ich selber mal im Duden nachgucken. Nein, wir bestimmen jetzt einfach, Iris, weil du es so gesagt hast, das ist die romansche Regel für den Milchplural. Milchen. Wie sieht das aus mit diesen sogenannten Premium-Milchen? Sind die Premium oder ist das Lug und Trug? Ich sag mal teils, teils. Natürlich hat man auf den Verbraucherwunsch sozusagen reagiert. Der Verbraucher möchte sich eben wohlfühlen und sich überlegen, dass die Kühe wirklich auf der Weide stehen. Aber es stehen ja weniger als 50% der Kühe bei uns auf der Weide mittlerweile. Und die Tendenz geht mehr in Richtung Stall. Und sowas wie Weidemilch zum Beispiel ist auch ein Begriff, der ist nicht geschützt. Also ne, stehen die Tiere wirklich auf die Weide? Ja, zum Teil schon und zum Teil dann eben auch nicht. Dann sind da nur Bildchen drauf. Also das heißt, es reicht, wenn ich in den Kuhstall Weide reinschreibe, dann kann ich sagen, ja, sie waren in der Nähe der Weide. Es wird auf jeden Fall zu wenig kontrolliert. Und wenn ich sage, die sind zum Beispiel, haben Auslauf im Grünland, dann kann das alles Mögliche heißen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es auch Weideverkehr ist. So wie du es jetzt ausdrückst, drängt sich mir der Eindruck auf, als würde da viel getrickst. Es wird relativ, also ich sag mal, es wird zu wenig kontrolliert. Ja, Ökotest hat mal einen Test gemacht mit Weidemilchen, da war die Hälfte zum Beispiel, hatten gar nicht diese Omega-3-Fettsäurewerte, die eben das Gute sind an der Weidemilch. Die sind nämlich viel wertvoller für den Körper, für Kinder, fürs Immunsystem. Also da wird offenbar relativ viel getrickst. Bei Biomilch ist man eigentlich immer auf der richtigen Seite. Es wird immer noch viel zu wenig Biomilch gekauft. Da ist Weidegang im Grunde mehr oder weniger vorgeschrieben in den meisten Fällen. Und Biomilch deswegen, weil dieses Bio-Label geschützt ist, weil dieses Zertifikat geschützt ist und Kontrollen beinhaltet? Ja, es beinhaltet zum Teil Kontrollen, das sind zum Teil auch Selbstverpflichtungen, aber da wird auch besser bezahlt. Und Weidemilch, also wenn Kühe auf die Weide gehen, das ist einfach teurer für den Landwirt. Und wenn er Grünfutter füttert, anstatt Kraftfutter aus Soja, dann geben die Kühe auch viel weniger Milch. Und bei den Milchpreisen, wenn die so im Keller sind, da machen immer mehr Höfe zu. Aber Weidemilch ist auch nicht immer bio. Also es gibt auch super konventionelle Höfe. Sternenpferd zum Beispiel ist so ein Projekt in NRW, wo die Kühe wirklich die ganze Zeit auf der Weide stehen. Also ich fand das toll da. Und bei diesen Tricksereien, tut sich da was? Man hat jetzt versucht, sich mit der Milchindustrie zusammenzusetzen, zu sagen, wir wollen irgendwie Kriterien für Weidemilch finden, wir wollen das festlegen. Aber zurzeit sieht es nicht so aus, als würde man sich da irgendwie einigen können. Bei der Heumilch ist es schon besser. Es gibt jetzt ein Siegel für eine kleine Gemeinschaft in Süddeutschland für Heumilch. Sehr, sehr strenge Kriterien, aber da muss noch viel mehr passieren. Es ist gar nicht so einfach mit der Milch. Zum Glück haben wir Orientierung bekommen von Iris Roman, WDR2-Service. Vielen Dank zum Thema Premium-Milchen. Mu.

mit SPD und Linken gemeinsam. Um zu betonen, wie wichtig das Thema ist, hat die SPD nun eine sogenannte Aktuelle Stunde beantragt. Obwohl der Domzaun bisher nicht auf der Tagesordnung der heutigen Ratssitzung stand, müssen die Politiker durch den SPD-Antrag jetzt darüber diskutieren. Köln. Der FC verlangt von einem Fan Schadenersatz für einen Böllerwurf. Heute befasst sich der Bundesgerichtshof mit der Klage. Jochen Hilgers, WDR 2, Karlsruhe. Das Urteil des Bundesgerichtshofs könnte richtungsweisend und für den mittlerweile 43-jährigen Gerüstbauer teuer werden. Der Beklagte hatte im Heimspiel des 1. FC Köln gegen Paderborn im Februar 2014 einen Böller von der Nordtribüne geworfen und 7 Menschen damit verletzt. Die 30.000 Euro, die der FC in letzter Instanz von dem Gerüstbauer fordert, ist ein Teil der Verbandsstrafe, die der DFB gegen den FC wegen dieses Vorfalls und anderer Vorkommnisse verhängt hatte. Rhein-Erft. In letzter Zeit war das Wetter häufig schön, aber insgesamt hat es auch viel Regen im Sommer gegeben. An der Erft und ihren Nebenflüssen war der Sommer sogar so regenreich wie nie zuvor. Der Erftverband spricht von ungewöhnlich vielen Starkniederschlägen. Betroffen war vor allem die Eifel, wo die Erft entspringt. Hier kam es zu Sturzbächen und Überschwemmungen. Davon war dann auch der Rhein-Erft-Kreis betroffen. Das Wetter. Es ist wieder herrlich im Rheinland mit viel Sonne und maximal 23 Grad. Aktuell ist es in Hürth und Kürten 13 Grad. Und in Meckenheim 14 Grad warm. Morgen haben wir erst Sonne, später dichtere Wolken bei 22 Grad. Wir sind der Westen. WDR 2. Verkehrsservice. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Kamener Kreuz und Kamen Zentrum, 2 Kilometer Stau. Sie brauchen 10 Minuten länger. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen, 2 Kilometer stockender Verkehr. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Köln Mülheim, 4 Kilometer stockender Verkehr. Sie brauchen 10 Minuten länger. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln Delbrück und Köln Mülheim, 2 Kilometer stockender Verkehr. A40 Venlo Richtung Duisburg zwischen Duisburg Rheinhausen und Rheinbrücke Neuenkamm, 2 Kilometer stockender Verkehr. A40 Duisburg Richtung Dortmund zwischen Dreieck Essen-Ost und Dreieck Bochum-West. 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Sie verlieren hier 30 Minuten. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Kreuz Bochum-Witten und Bochum-Gerte. 3 Kilometer Stau, 20 Minuten mehr müssen Sie einplanen. A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Meerbusch und Düsseldorf-Messe. 4 Kilometer Stau nach Bergungsarbeiten. Dort ist nur ein Fahrstreifen frei. Sie brauchen 20 Minuten länger. A59 Bonn Richtung Köln zwischen Wahn und Köln-Rath. 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten, der Zeitverlust mehr als 20 Minuten. A559 Abzweig Deutz zwischen Dreieck Köln-Porz und Gremberghofen. 1 Kilometer Stau, Sie verlieren hier mehr als 10 Minuten. Hier ist WDR 2 mit Jörg Thaddeus. Also wir haben hier vorhin die Ziffer aufgebracht, dass im Herbst, der ja heute, wie Sie wissen, um 16.21 Uhr beginnt, sich sehr viel mehr Menschen verlieben und dementsprechend auch sehr viel mehr Kinder machen. Und was Sie dazu natürlich zuallererst brauchen, ist der richtige Groove. Und den glaube ich hier erkannt zu haben bei Rag & Bone Man mit Human. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.

Der ehemalige Gardesoldat Ihrer Majestät James Blunt. Machen wir mal mit einem Mann weiter, der es auch ausprobiert hat im Militär, aber als Pechvogel. Im Training für die Special Forces hat er sich die Beine gebrochen, konnte also nicht Elitesoldat werden, blieb dann immer noch grau, als er sich für den Geheimdienst gemeldet hat. Und wie wird man dann doch noch zu einem Weltstar? Als jemand, der eigentlich in der Welt der Computer zu Hause ist. Und wie wird man sogar aus dieser Welt zu einem Helden eines Films, den Oliver Stone über einen dreht? Man verrät einfach die Geheimnisse, die man nicht zu verraten geschworen hat. Das ist die Geschichte von Edward Snowden und heute startet sein Film, der Film über ihn von eben Oliver Stone, Snowden, auch in den deutschen Kinos. Hier ein Ausschnitt von ja gewissermaßen der Erweckung des Edward Snowden. Die NSA verfolgt tatsächlich jedes Handy auf der Welt. Egal wer man ist, man befindet sich jeden Tag seines Lebens in einer Datenbank und kann jederzeit beobachtet werden. Und an diesem Film hat auch ein anderer Ausnahmekünstler außer dem Regisseur Oliver Stone mitgewirkt, nämlich Peter Gabriel. Der hat extra für den Film Snowden, diesen Titel hier beigetragen, The Veil. Auf WDR 2 natürlich, Peter Gabriel. Underneath the sky, where the cold winds cross, there is an ocean where data flows. One man in a boat out on the sea, a sea of little bits of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. There's no safe place to go. Now you've let that whistle blow. Show exactly what is going on. Show exactly who is looking on. Stories start to leak. They color your name. While up above, cloud turns to rain. You can feel the touch of a hand you know well. It's a very long way from Maryland. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. No safe place to go. Now you've let that whistle blow. Show exactly what is going on. Show exactly who's looking on. Traitor that deserves to die. In the heart of the free world, in the home of the brave, you gave up everything to bring down the veil. wenn Sie sich den Film Snowden angucken gehen, dann hören Sie diese Musik wieder von Peter Gabriel, The Veil, extra komponiert für den Film Snowden von Oliver Stone, der heute auch in deutschen Kinos anläuft. WDR 2. Dieter Nuhr. Da müssen wir jetzt eine Frage diskutieren, auf die ich auch keine Antwort weiß. Was macht man eigentlich, wenn man irrtümlich durch irgendeinen ungünstigen Reflex doch wieder ein verbotenes Wort benutzt hat? Ein Wort, das einfach nicht mehr geht. Was machen Sie dann, wenn Ihnen da irgendwas rausgerutscht ist? Hilft da vielleicht die Selbstohrfeige? Kann das klappen? Sie können darüber nachdenken, aber jetzt sollten Sie sich erstmal bei Dieter Nuhr informieren, welche Wörter nach wie vor oder auch bald total verboten sind. Hallo, ich bin's Nuhr, ja, und ich finde, es wird immer schwieriger, für alles die richtigen Bezeichnungen zu finden. Ne? Klar, Zigeuner sagt man nicht mehr, sondern Sinti und Roma. Wobei damit alle anderen Zigeunergruppen quasi sprachlich gelöscht wurden. Also korrekt war das nicht, ja. Zumal Zigeuner ein sehr altes Wort ist. Wurde früher allerdings verächtlich gebraucht, aber dann durfte man eigentlich auch nicht mehr Franzose sagen. Das war früher auch nicht gut beleumundet oder Politiker. Nicht? Das ist ja ekelhaft, was man heute damit verbindet. Stattdessen sollte man besser sagen, gewählt Persönlichkeit allerlei Geschlechts mit Parlamentshintergrund. Indianer, sagt man ja auch nicht mehr. Bin gespannt, wann Winnetou umgeschrieben wird. Da sind die Indianer dann bald Angehörige eines indigenen Volkes. Wobei ich gehört habe, indigen soll man jetzt auch nicht mehr sagen, weil dieser Begriff ebenfalls ausgrenzend wäre. Aber was sagt man dann? Nicht? Eingeborener klingt jetzt wieder irgendwie nach Kral und Uga, Uga, Uga. Nicht? Wahrscheinlich sagt man am besten sowas wie der da hinten oder die sympathischen Herren da drüben. Und dann hat man das gut überbrückt. Aber bitte nur, wenn es sich nicht um eine Frau handelt. Nicht? Weil Bezeichnungen eben ausgrenzen. Nicht? Das Problem ist, jeder Begriff, jedes Wort ist ausgrenzend. Nicht? Das ist sozusagen der Sinn eines Begriffes, eine Sache zu bezeichnen, um sie abzugrenzen gegenüber dem Rest. Wenn ich sage, das ist ein Haus, dann grenzt der Begriff Haus, das Haus, aus der Gemeinschaft der Behausungen aus. Denn ein Haus ist kein Zelt. Jeder Begriff, der etwas bezeichnet, grenzt das Bezeichnete aus. Ja, es lässt sich sowas zu diskutieren. Nicht? Allerdings will die AfD jetzt den Begriff völkisch wieder einführen. Da kann man ja nicht mehr anders. Da muss man drüber reden. Nicht? Der sei nämlich zu Unrecht negativ belegt, zu Unrecht. Aha. Ja. Wahrscheinlich wissen die es nicht. Da muss man denen helfen. Nicht? Die sind ein bisschen doof, darf man jetzt auch nicht sagen. Nicht? Das ist ja auch abwertend. Nicht? Hilfsbedürftig sind die. Deshalb zur Erklärung. Der Völkische Beobachter war bis 1945 die Zeitung der NSDAP. Aber wahrscheinlich finden viele AfDler auch die NSDAP zu Unrecht negativ belegt. Ja, ein Weltkrieg, Judenvernichtung, mein Gott, das kann noch mal passieren. Nicht? Da stellt sich die Frage, ob man diese Leute noch als AfD bezeichnen kann. Oder ob man nicht besser NSDAP Leid sagen sollte. Aber da gibt es wahrscheinlich einige Mitglieder, die den Begriff Leid als abwertend empfinden würden. Ne? Mit der Sprache ist es einfach schwierig. Mach sie nichts dran. Dieter Nuhr. Auch zum Nachhören auf wdr2.de. WDR 2 mit einer Warnmeldung. Vorsicht auf der A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf. Zwischen Kreuz Karst und Büderich liegt ein Auspuff auf der Fahrbahn. I'm not the same as I was with you. I would jump on my skin just to get you. Oh my God, oh my God. How could you have ever known if I never let you show? Now I just wanna know. You left me. Oh my God. Oh my God. And three words have never come easy. Cause you're more than they ever could be. Oh my God. Oh my God.